Da steht etwas Monströses in atemberaubender Hässlichkeit. Wie ein Relikt des sozialistischen Realismus, eine kantige Großplastik zweier knochiger Hände, die in Politbüro-Manier einander gegeben werden, wie im SED-Logo. Gemäß Beipackschild ist alles wieder nur gut gemeint, als Warnung, als Erinnerung, als Symbol. Viel zu gut gemeint, als dass meine Hoffnung auf einen satirischen Ansatz noch irgendwie erfüllt werden könnte. Die Wölbung der Hände heißt dies sogenannte Denkmal Deutsche Einheit, ein Werk des französischen Künstlers Joseph Castel, das knapp daran vorbeigeschlittert war, als offizielles Präsent der Republik Frankreich in Berlin aufgestellt werden zu müssen. Dafür steht es jetzt auf einem Stück Grün voller Zigarettenkippen, daneben die Autobahnmüllbehälter, daneben viele LKW, dazwischen deren Fahrer beim Pissen. So stinkt es dann auch. Diesen Ort wünsche ich nicht einmal diesem Denkmal.